Erster damals sagte Kaiser Augustus, alle Leute im Land sollen gezählt werden. Zweiter, das war das erste Mal, dass die Leute gezählt wurden. Quirinius war der Chef von Syrien. Dritter, alle gingen in ihre Stadt, um sich zählen zu lassen. Vierter, Josef ging auch. Er ging von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judä. Bethlehem war die Stadt von David. Josef war ein Nachfahre von David. Fünfter, Josef ging mit Maria, seiner Frau. Maria war schwanger. Sechster, Maria und Josef waren in Bethlehem. Dort bekam Maria ihr Baby. Siebter, sie bekam ihren ersten Sohn. Sie wickelte ihn in Tücher und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn im Gasthaus war kein Platz für sie. Achter, in der Nähe waren Hirten auf dem Feld. Sie passten in der Nacht auf ihre Schafe auf. Neunter, ein Engel vom Herrn kam zu ihnen. Das Licht vom Herrn leuchtete um sie herum. Die Hirten hatten große Angst. Zehnter, aber der Engel sagte, habt keine Angst. Ich bringe euch eine gute Nachricht. Sie ist für alle Menschen. Elfter, heute ist in Davids Stadt ein Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Zwölfter, so könnt ihr ihn finden, ihr findet ein Baby, das in Tücher gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Dreizehnter, plötzlich waren viele Engel bei dem einen Engel. Sie lobten Gott und sagten, 14. Ehre sei Gott im Himmel. Und Frieden auf der Erde für alle Menschen, die Gott liebt. 15. Die Engel gingen zurück in den Himmel. Da sagten die Hirten zueinander, lasst uns nach Bethlehem gehen. Wir wollen sehen, was passiert ist. Der Herr hat es uns erzählt. 16. Die Hirten gingen schnell nach Bethlehem. Sie fanden Maria und Josef. Und sie sahen das Baby in der Futterkrippe. 17. Die Hirten erzählten allen, was der Engel über das Kind gesagt hatte. 18. Alle Leute waren sehr erstaunt über das, was die Hirten erzählten. 19. Maria dachte über alles nach, was passiert war. Sie behielt es in ihrem Herzen. 20. Die Hirten gingen zurück zu ihren Schafen. Sie lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten. Es war so, wie der Engel gesagt hatte. 21. Acht Tage später wurde das Baby beschnitten. Sie nannten ihn Jesus. Das war der Name, den der Engel gesagt hatte, bevor er geboren wurde. 22. Nach dem Gesetz von Mose mussten Maria und Josef sich reinigen. Dann brachten sie Jesus nach Jerusalem, um ihn dem Herrn zu zeigen. 23. Denn im Gesetz steht, jeder erste Sohn gehört dem Herrn. 24. Sie brachten auch ein Opfer dar. Das Gesetz sagte, sie mussten zwei kleine Tauben bringen. 25. In Jerusalem lebte ein Mann. Er hieß Simeon. Er war gut und fromm. Er wartete darauf, dass Gott Israel tröstet. Der Heilige Geist war bei ihm. 26. Der Heilige Geist hatte ihm gesagt, er wird nicht sterben, bevor er den Christus sieht, den der Herr gesandt hat. 27. Der Heilige Geist führte Simeon in den Tempel. Maria und Josef brachten Jesus in den Tempel. Sie wollten tun, was das Gesetz sagt. 28. Simeon nahm Jesus in seine Arme. Er lobte Gott und sagte, 29. Herr, jetzt kann ich in Frieden sterben. Denn du hast dein Versprechen gehalten. 30. Ich habe den Retter gesehen, den du gesandt hast. 31. Du hast ihn für alle Völker vorbereitet. 32. Er ist ein Licht für alle Völker. Und er bringt Ehre für dein Volk Israel. 33. Maria und Josef waren sehr erstaunt über das, was Simeon sagte. 34. Simeon segnete sie. Dann sagte er zu Maria, dieser Junge wird viele Menschen in Israel zu Fall bringen. Aber er wird auch viele aufrichten. Er wird ein Zeichen sein, gegen das viele sprechen werden. 35. Auch du wirst sehr leiden. Dann werden die Gedanken vieler Menschen sichtbar werden. 36. Es gab auch eine Prophetin. Sie hieß Hanna. Sie war die Tochter von Phanuel. Sie war sehr alt. Sie war 7 Jahre verheiratet. 37. Danach war sie 84 Jahre Witwe. Sie war immer im Tempel. Sie betete und fastete Tag und Nacht. 38. In diesem Moment kam Hannah hinzu. Sie dankte Gott. Sie sprach über Jesus zu allen, die darauf warteten, dass Gott Jerusalem rettet. 39. Maria und Josef taten alles, was das Gesetz sagt. Dann gingen sie zurück nach Nazareth in Galiläa. 40. Jesus wurde größer und stärker. Er war sehr weise. Gott liebte ihn sehr. 41. Jedes Jahr gingen seine Eltern zum Passafest nach Jerusalem. 42. Als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie wieder zum Fest. 43. Nach dem Fest gingen seine Eltern nach Hause. Aber Jesus blieb in Jerusalem. Seine Eltern wussten es nicht. 44. Sie dachten, er wäre bei den anderen Leuten. Sie reisten einen Tag lang. Dann suchten sie ihn bei ihren Verwandten und Freunden. 45. Aber sie fanden ihn nicht. Darum gingen sie zurück nach Jerusalem, um ihn zu suchen. 46. Nach 3 Tagen fanden sie ihn im Tempel. Er saß bei den Lehrern. Er hörte ihnen zu und stellte Fragen. 47. Alle Leute waren erstaunt, wie klug Jesus war und was er antwortete. 48. Seine Eltern waren sehr überrascht, ihn dort zu finden. Seine Mutter sagte, Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich überall gesucht. 49. Jesus sagte, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? 50. Aber seine Eltern verstanden nicht, was er damit meinte. 51. Jesus ging mit seinen Eltern nach Nazareth. Er gehorchte ihnen. Seine Mutter dachte über alles nach, was passiert war. 52. Jesus wurde immer weiser und größer. Gott und die Menschen mochten ihn sehr.